Kundgabe 3493. Empfangen durch Bertha Dudde am 19. und 20.07.1945. Wendung. Gottes Eingriff. Dass in kurzer Zeit schon eine Wendung eintritt, ist mein Wille, der bestimmend ist im gesamten Universum. Seit Ewigkeit ist mein Plan festgelegt. Denn seit Ewigkeit weiß ich um den Geisteszustand der Menschen dieser Erde in der letzten Zeit vor dem Ende. Und unaufhaltsam wickelt sich nun mein Plan ab, der in aller Weisheit bedacht und von meiner Liebe geleitet ist. Ich sah den gänzlichen Verfall der Menschheit voraus. Ich sah ihr Abstreben von mir und ihre Triebhaftigkeit zu meinem Gegner. Und ich setzte darum der Menschheit ein Ende, die sich voll bewusst von mir entfernen und meinem Gegner zuwenden will. Und nun ist die Zeit herangekommen und meine Liebe greifet zu dem letzten Mittel, um die Menschen hinzuweisen auf das Ende, um sie noch in letzter Stunde zurückzureißen von dem Abgrund, dem sie zustreben. Durch Liebe und durch Leid suche ich sie zu gewinnen. In sanfter Weise ermahne ich sie, und wo diese sanften Ermahnungen nichts fruchten, suche ich, durch Leid auf die Menschen einzuwirken, weil sie mich dauern und ich ihren gänzlichen Untergang verhüten möchte. Doch es ist wenig Erfolg zu verzeichnen und die Zeit geht ihrem letzten Ende zu. Und so vollendet sich eine Erlösungsperiode, deren Abschluss eine völlige Auflösung dessen bedeutet, was dem menschlichen Auge sichtbar ist. Ein Vergehen der Erde in ihrer Außenform und aller Lebewesen auf der Erdoberfläche. Doch zuvor weise ich noch einmal auf das letzte Geschehen hin, indem ich örtliche Veränderungen in großem Ausmaß stattfinden lasse, um den Menschen das letzte Ende anschaulich zu machen und ihnen noch eine Gnadenzeit bewillige, die sie nützen können zur Wandlung, so sie sich beeindrucken lassen von jenem Geschehen, das ihnen deutlich meine Macht beweisen soll. Ich will mich den Menschen noch einmal offenbaren, zwar in schmerzvollster Weise, doch nur ein solches Mittel kann noch Erfolg haben. Ich will den Menschen zeigen, dass sie nicht nur Menschenwillen ausgesetzt sind, der zerstörend und vernichtend sich auswirkt, sondern den Willen einer höheren Macht zu fürchten haben, dem niemand Einhalt gebieten kann. Ich will dadurch ihren Sinn dieser höheren Macht zulenken, auf dass sie in Verbindung treten mit ihr durch das Gebet. Ich will, dass sie mich rufen in der Not, um ihnen durch meine Hilfe meine Gegenwart spürbar zu machen, um sie zum Glauben an mich zu bewegen. Versagt dieses letzte Mittel, so gibt es keine Rettung mehr für die Seelen der Menschen auf dieser Erde. Und sie müssen unweigerlich den Gang durch die Schöpfung noch einmal zurücklegen, wovor meine Liebe sie bewahren möchte. Und also ist dieses letzte Mittel, wenngleich es grausam erscheint, ein Werk meiner Liebe und Barmherzigkeit, das aber nur von wenigen als solches erkannt werden wird. Ich muss die Menschheit in größeres Leid stürzen, weil das Leid zuvor keine Wandlung ihres Willens zu Wege bringt. Ich muss ihnen weitere Lasten aufbürden. Ich muss sie in Lebensverhältnisse geraten lassen, die kaum tragbar erscheinen, um sie zu veranlassen, den einen anzurufen, der ihnen tragen helfen kann und will, der aber auch anerkannt werden will, um sich den Menschen helfend zu nahen. Und darum wisset, dass ich mich äußern werde, kraftvoll und gewaltig. Wisset, dass nichts mehr meinen Eingriff aufhalten kann, denn der mir zugewandte Wille der Menschen allein vermag dies. Dieser aber ist mir ferner denn je. Und weil mein Gegner seine Macht zu vergrößern sucht und keinen Widerstand findet bei den Menschen, werde ich mich zeigen offensichtlich. Und ich werde reden von oben mit eherner Stimme, so dass es nicht schwer sein wird, mich zu erkennen für jeden, der willig ist. Und wer mich rufet, dem wird Hilfe werden in geistiger wie auch in leiblicher Not. Amen.